Andacht am 9.05.2022 von Reinhard und Debbie Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten mit Reinhard und Debbie. Das erste ist keine Frage, sondern eine Nachricht. Sie lautet: Danke Gott für euch beide. Reinhard und Debbie, vielen Dank. Die nächste Frage. Ich habe viele Zweifel über den wahren Namen Gottes und Jesu und wie ich ihn nennen soll. Debbie sagt: Reinhard, das ist deine Frage. Reinhard antwortet: Gott hat viele Namen. Wenn man in natürlichen Begriffen denkt, dann ist es so, als hätte Gott Nachnamen. Das ist Jahwe. Aber er hat viele andere Namen, die seinen Charakter ausdrücken. Er heißt zum Beispiel Jahwe Rapha. Das ist sein Name. Er ist der Gott, der heilt. Er heißt Jahwe Jireh. Das ist der Gott, der mich versorgt. Er ist auch Jahwe Roi, Gott, mein Hirte. Jesus hat auch viele Namen. Jesaja beschreibt sie: Immanuel, leuchtender Morgenstern, Lilie des Tales und so fort. Es gibt in der Bibel über 60 Namen für Gott. Nenne du ihn, wie du willst. Wenn du krank bist, nenne ihn mein Heiler. Wenn du willst, nenne ihn mein Bräutigam. Nächste Frage. Wie finde ich den richtigen Partner für mein Leben? Antwort von Reinhard. Ich glaube nicht, dass es die Person fürs Leben gibt. Ich denke, man entscheidet sich irgendwann für einen Partner, mit dem man sein Leben verbringen will. Und das sollte man dann auch tun. Man muss sicherlich weise entscheiden, denn es ist eine wichtige Entscheidung. Ich jedenfalls kenne in der Bibel keinen Hinweis darauf, dass Gott genau eine Person für mich geschaffen und vorbereitet hat. Ich denke, es gibt Menschen, mit denen du Gottes Willen erfüllen kannst. Und es gibt Personen, mit denen du es nicht kannst. Die Frage ist also nicht, welcher Mensch der richtige Partner für mein Leben ist, sondern mit wem ich am besten meine Bestimmung hier auf Erden erfüllen kann. Viele Menschen wollen nur eine glückliche Ehe führen und Kinder haben. Dann heirate jemanden, der Kinder mag, bekomme Kinder und sei glücklich. Ich würde mir zwei Fragen stellen. Erstens, was will ich mit meinem Leben anfangen? Und zweitens, wie kann ich die richtige Person werden, damit mein Partner die beste Person auf der Welt bekommt? Debbie ergänzt: Die Bibel gibt sogar den Rat, nicht zu heiraten. Zum Beispiel sollte man als Christ keinen ungläubigen Menschen heiraten, was uns direkt zur nächsten Frage führt. Reinhard sagt: Welch eine schlaue Frau! Sie hat schon fast die nächste Frage beantwortet. Die nächste Frage lautet: Erkläre mir, wie der Geist Gottes durch deinen Bauch spricht. Debbie antwortet: Ich spüre einfach Frieden. Reinhard ergänzt: Für meinen Bauch ist Debbie verantwortlich. Sie trainiert ihn, denn sie kocht so gut. Nein, das war ein Scherz. Die Bibel sagt: Der Geist Gottes ist eine Lampe in meinem Bauch. 1. Korinther 2, 10 und 11. Ich habe gelernt, wenn ich Frieden fühle, wenn alles in meinem Bauch gut ist, dann tue ich, was ich möchte. Wenn ich diesen Frieden nicht habe, dann tue ich es nicht. Das können alle Menschen so machen. Man muss es nur einüben. Ich bin überzeugt, dass ihr das schon kennt, dass ihr spürt, wenn ihr etwas nicht sagen sollt oder wenn ihr etwas tun solltet. Wenn ihr es dann nicht so gemacht habt, wie es euer inneres Gefühl war, fragt ihr euch danach, warum habe ich mich so entschieden? Der Unterschied zwischen dir und mir ist nur, dass ich gelernt habe, darauf zu hören. Debbie fragt mich oft, was sagt dein Bauch? Lernt, mehr im Leben zu leben und weniger Techniken oder Regeln anzuwenden. Hier ist eine gute Frage. Erst schreibt hier jemand, danke für euer Leben. Jetzt kommt die Frage, wie kann ich frei von Schulden werden und bleiben? Reinhard antwortet, erstens, wenn du keinen Plan dafür hast, wirst du deine Schulden nicht abbauen können. Du musst einen Plan erstellen. Frage dich, wie viele Schulden habe ich und wie kriege ich sie los? Zweitens, lerne von deinen falschen Entscheidungen. Beschließe, ich werde nie mehr Schulden machen. Ich würde eher nur noch Wasser trinken und nach einem Monat sterben, als Schulden zu machen. Drittens, lerne deinen exzessiven Lebensstil einzuschränken. Viele Menschen wollen haben und haben, deshalb kaufen sie immer mehr ein. Ich rate dir, wenn du es dir nicht leisten kannst, kaufe es nicht. Die Bibel sagt, der leiht, ist der Sklave dessen, bei dem er geliehen hat. Debbie sagt, was ist, wenn ich ein Auto brauche und kein Geld dafür habe? Viele Menschen wollen dann ein Wunder sehen, doch dann arbeiten sie für ihre Bedürfnisse. Sie warten nicht darauf, dass Gott das Wunder tut. Gott hätte das Wunder schon oft getan, aber wenn du lieber Schulden machst, lässt er dich. Immer wenn wir uns entschließen, keine Schulden zu machen, erleben wir das Wunder. Reinhard sagt, das ist in dieser Welt sehr traurig. Viele Menschen leben nicht so mit Geld, wie Jesus gesagt hat, dass sie es tun sollten. Viele Christen wollen reich werden, sie sind nie zufrieden und wollen immer mehr. Wirklich viele Christen wollen reich sein. Es besteht aber ein großer Unterschied zwischen reich und wohlhabend. Wer reich ist, will immer mehr. Der Wohlhabende ist zufrieden. Nächste Frage. Kann ich denselben Mann wieder heiraten? Antwort von Reinhard. Ja und nein. Ich müsste mehr Einzelheiten wissen, um diese Frage wirklich beantworten zu können. In Kürze aber sage ich dir, wenn der andere schon verheiratet ist, kannst du ihn nicht heiraten, das wäre Ehebruch. Wenn ihr beide geschieden seid und wieder heiraten wollt, warum nicht? Nächste Frage. Hier eine Frage an uns. Wie haben wir uns kennengelernt? Debbie sagt, er schaute nach links und ich nach rechts. Haha! Reinhard sagt, wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Haha! Debbie, wir haben uns kennengelernt und Gott sprach zu uns beiden. Reinhard ergänzt, es war auf der Bibelschule. Ich wollte da ja gar nicht hingehen, aber Gott sagte, ich solle auf diese Bibelschule gehen, so war ich dort. Wir beide gehorchten Gott. Wir beide lebten in Hingabe an Gott. Das sind wohl die zwei größten Schlüssel. Diese Schlüssel sind viel besser, als verzweifelt den richtigen Partner zu suchen. Wenn Jesus dich ganz erfüllt, ist die Ehe kein Ersatz für das, was du dir ersehnst. Jemand schreibt, wir brauchen Beispiele wie euch. Danke, dass ihr es uns vorlebt. Das ist schön. Vielen Dank. Nächste Frage. Was würdest du tun, wenn dein 16-jähriger Sohn raucht? Die Zigaretten wegnehmen? Debbie sagt, ich würde in meinem Haus nicht erlauben, dass jemand raucht. Der Sohn muss meinen Regeln gehorchen. Fertig. Reinhard sagt, das sehe ich genauso. Nächste Frage. Eine gute Frage. Sie lautet, wie kann ich eine konstante Beziehung zu Gott haben, auch in meinem täglichen geschäftigen Leben? Reinhard antwortet, erstens, du musst Prioritäten setzen. Zweitens, du darfst deine Zeit nicht verschwenden. Mir wurde irgendwann klar, dass jede Person auf dieser Welt täglich 1440 Minuten zur Verfügung hat. Ich habe genauso viel Zeit wie du. Es ist sehr einfach. Du findest Zeit für das, was du ehrst und schätzt. Wenn dir die Zeit mit Gott wichtig ist, wirst du sie haben. Sonst nicht. Frage dich selbst. Wie viel Zeit verwende ich für soziale Medien? Vielleicht schaust du mal 7 Tage lang, wie viel Zeit du mit den sozialen Medien verbringst und wie viel Zeit mit Gott oder fürs Bibellesen. Wenn du 3 Stunden pro Woche mit sozialen Medien verbracht hast und eine halbe Stunde mit Gott, dann erkennst du deine Prioritäten sehr deutlich. Viele Menschen finden es schwer, Zeit mit Gott zu verbringen. Das liegt daran, dass wir nicht gelernt haben, das zu tun. Jesus ging oft weg und verbrachte Zeit mit dem Vater. Wenn er das brauchte, brauchst du es auch. Wir sind oft zu geschäftig. Debbie ergänzt, wenn du Mutter bist und morgens aufwachst, weil dein kleines Kind schreit, wenn du das Gefühl hast, von früh bis spät beschäftigt zu sein mit deinem Kind, dann möchte ich dir etwas sagen. Es gibt Zeiten im Leben, wo man keinen Freiraum verspürt. Doch verurteile dich deshalb nicht. Ehre Gott, singe ihm, bete, während du dein Kind versorgst. Reinhard sagt noch, oh ja, es gibt unterschiedliche Zeiten. Lebe sie einfach. Hier ist eine Botschaft für Debbie. Sie lautet, ich kann an dir die Süße erkennen, von der Reinhard immer spricht. Debbie sagt, oh, danke. Nächste Frage. Was können wir tun, damit unsere Ehe hält? Reinhard sagt, wir sind über 30 Jahre verheiratet und die Ehe hält. Debbie sagt, wir haben gleich zu Beginn beschlossen, dass das Wort Scheidung nie über unsere Lippen kommt. Danach mussten wir uns richten. Wir hatten schlechte Zeiten, das ist wohl bei allen Menschen und in allen Ehen so. Reinhard antwortet, ich gebe euch einen Schlüssel. Ich denke, es ist falsch zu denken, dass eine Ehe hält, weil man die gleichen Interessen hat. Das habe ich oft genug widerlegt gesehen. Die Hobbys und Interessen, die ich jetzt mit 60 Jahren habe, sind nicht die, die ich vor 30 Jahren hatte. Bei Debbie ist es ähnlich. Die Interessen bleiben nicht gleich. Unser Hauptfokus war Jesus zuerst, alles andere hinterher. Die größten Probleme bekommt man, wenn man den Blick auf Jesus verliert. Dann wird die Ehe schrecklich. Wir müssen uns also immer neu daran erinnern, dass es nur um Jesus und sein Reich geht. Die Agape-Liebe muss die Grundlage der Ehe sein. Nächste Frage. Spricht Debbie nicht Portugiesisch? Debbie antwortet auf Portugiesisch. Doch, ich kann auch Portugiesisch sprechen. Nächste Frage. Welche biblischen Dinge lehrt Matthäus Korea? Antwort von Reinhard. Er lehrt über die Endzeit. Ich tue das nicht, das ist nicht mein Gebiet, er tut es. Es ist seine Entscheidung. Nächste Frage. Debbie, wann hast du begonnen, im Übernatürlichen Jesu zu leben? Antwort von Debbie. Ich denke von Anfang an. Ich hörte den Herrn reden, sobald ich errettet worden war. Als ich noch kein Christ war, fragte ich Gott, ob ich einen Christen heiraten sollte oder nicht. Einen anderen Mann als Reinhard. Ja, ich war kein Christ, aber ich fragte Gott. Einige Wochen später sah ich über einer Kirche ein Zeichen aus Buchstaben. Da stand nicht für dich. Als ich das Zeichen sah, wusste ich, dass Gott zu mir gesprochen hatte. Aber ich verstand nicht, warum er das tat. Es war ein Schock für mich. Das war das erste Übernatürliche, was ich erlebt habe. Nachdem ich errettet worden war, hörte das gar nicht mehr auf. Es war alles übernatürlich. Schon ein Leben mit Jesus ist übernatürlich. Reinhard ergänzt: Ich mag, was Debbie sagt, vom Beginn an. Schon deine Errettung ist übernatürlich. Das Problem ist, dass die meisten von uns das falsche Evangelium zu hören bekommen. Durch Jesus hast du die Errettung von deiner Sünde, dann kommst du in den Himmel, fertig. Doch das ist nur ein Teil des Evangeliums. Die volle Botschaft des Evangeliums ist: Wenn du errettet bist, steht dir die gesamte Fülle des Übernatürlichen zur Verfügung. Ich bin nicht sicher, ob Debbie und ich hier gleich denken. Ich mag es, wenn wir nicht übereinstimmen. Es zeigt, dass wir in unserer Ehe nicht die gleiche Überzeugung haben müssen. Im Grundsätzlichen sollten wir natürlich einig sein, aber wir dürfen durchaus zu verschiedenen Situationen unterschiedlich denken. Wir denken immer, Einheit sei, dass beide das Gleiche denken. Doch die Bibel sagt, wir sollen das Gewissen des anderen achten und ehren. Also, hier ist die Frage. Debbie, was war die schwierigste Entscheidung, die du treffen musstest? Debbie antwortet: Ich weiß nicht. Reinhard sagt: Ich auch nicht. Debbie sagt: Oh, wir stimmen doch überein. Reinhard sagt: Wir mussten viele schwierige Entscheidungen treffen in unserer Ehe. Es war eine schwere Entscheidung, nach Brasilien zu gehen. Es gab so vieles, was dagegen sprach. Debbies Mutter wurde krank, unsere Kinder wollten nicht mitkommen, die uns fremde Sprache, die brasilianische Kultur und so weiter. Es war leicht, Gott zu gehorchen, aber die Entscheidung, mit all ihren Folgen zu tragen, war sehr schwer. Debbies Mutter starb, unsere Kinder gingen nicht mit, unseren Hund konnten wir nicht mitnehmen, er wurde erschossen. Die Wochen vor unserer Ausreise nach Brasilien verliefen so, dass alles danach aussah, als sollten wir nicht nach Brasilien gehen. Für mich war das sehr schwer. Debbie sagt ergänzend: Ja, das war wirklich schwer. Nicht die Entscheidung, Gott zu gehorchen, war schwer, doch die Umstände schienen dagegen zu sprechen. Meine Mutter wollte nicht, dass wir nach Brasilien gehen. Ich werde das erklären. Die meiste Zeit meines Lebens hatte ich in Österreich zugebracht, weit weg von meiner Mutter. Dann lebten wir in Amerika und sie war glücklich, weil wir näher waren. Es war immer noch 9 Stunden weg, aber immerhin. Als sie von der geplanten Reise nach Brasilien erfuhr, war sie sehr aufgebracht. Sie hatte einen christlichen Berater und ich wollte, dass er mit mir zu meiner Mutter geht und ihr sagt, dass ich gehe im Gehorsam unter Gott nach Brasilien. Aber er sagte, das müsse ich alleine mit meiner Mutter klären. Dann bekam sie Krebs. Das war vielleicht das Schwerste. Es schien so, als würde ich meine Mutter verraten, um Gott zu gehorchen. Ich hatte nur eine Schwester. Und ich wusste, wenn ich sie mit Mutter alleine lasse, wird sie ihr ganzes restliches Leben nicht mehr mit mir reden. Sie war damals kein Christ. Schließlich starb meine Mutter am Krebs, bevor wir weggingen. Reinhard spricht weiter. Es war wirklich hart. Wenn du das tust, ins Flugzeug steigen und alles hinten lassen, dein Hund wurde getötet. Doch wenn wir zurückschauen, hat sich alles wunderbar gefügt. Es war es wert. Reinhard, Leute, ich lasse euch diese beiden wunderbaren Damen hier. Ich muss gehen, ich habe ein wichtiges Telefonat. Nächste Frage an Debbie. Debbie, gibt es einen Unterschied zwischen dem früheren und dem heutigen Reinhard? Antwort von Debbie. Es gab einen Unterschied, nachdem er gestorben und im Himmel war. Reinhards Leben wurde noch intensiver. Wenn man ihn jetzt erlebt, das ist mehr als vorher. Nächste Frage. Wie kann ich praktisch von Gott abhängig sein? Debbie antwortet, das ist ganz einfach. Wenn du kleine Kinder hast, sagst du zu deinen Kindern, Mami kann das für dich machen. Und du weißt, dass du als Mutter oder Vater das für dein Kind tun musst, weil es das selbst nicht kann. Sicher werden wir auch mal ein schlechtes Elternteil sein, aber wir sollten wissen, dass Gott gut ist. Wir müssen es für unsere Kinder tun und sie vertrauen uns. Genauso können wir Gott vertrauen. Wenn Gott sagt, ich sorge für dich, darfst du sein wie ein Kind und sagen, Gott, ich danke dir, dass du mich versorgst. Wir glauben, dass Gott es tut, wir vertrauen ihm. Dazu brauchst du zwei Dinge. Du musst wissen, was er in der Bibel sagt. Und zweitens, wenn du weißt, dass er es sagt, musst du es einfach glauben. Das ist eine Entscheidung. Und wenn dir das schwer fällt, versuche wenigstens es zu tun. Es ist eine Lebensentscheidung. Nächste Frage. Warum wird mein Sohn nicht von Autismus geheilt? Antwort von Debbie. Die Frage, warum, ist schwierig zu beantworten. Vielleicht glauben die Eltern nicht wirklich an eine Heilung oder sie denken, Gott tut es nicht. Ich kenne aber jemanden, der von Autismus geheilt wurde. Das war eine Familie in der Gemeinde in Österreich. Der Junge saß immer unter den Tischen und weinte und schaukelte und so. Seine Eltern wussten nicht, was sie tun sollten. Ich weiß nicht mehr genau wie, aber ihr Sohn wurde von Autismus geheilt. Er ist jetzt ein junger Mann und lebt derzeit in Amerika. Glaube einfach, dass Gott heilt. In Wahrheit hat Jesus viele Menschen geheilt. Mach dir das in deinem Leben zu eigen. Gott kann es tun. Ich denke, dass es Glaube ist, den du in deinem Leben anwenden musst. Nächste Frage. Wie weiß ich, wie ich den Weg laufen soll, den Gott für mich bereitet hat? Antwort von Debbie. Ich weiß es nicht. Ich mache jeden Tag all die Dinge, die ich tue und merke, dass es das ist, was Gott möchte. Was unter deine Hände kommt, mache es in seiner Kraft, sagt die Bibel. Kolosser 3,23. Ich lebe so. Was ich tue, mache ich so gut ich es kann. Ich denke, wenn Gott etwas Spezielles hat, was ich tun soll, muss er es mir sagen. Die letzte Frage für heute. Sie lautet: Wie motivierst du dein Kind, sich mit dem Himmel zu befassen? Antwort von Debbie: Ich würde Reinhards Bücher empfehlen, wo er beschreibt, wie er im Himmel war. Die Bücher sind auf kindliche Weise geschrieben, sie sind für Kinder. Aber Reinhard hat das erlebt. Für Kinder können das die ersten Erfahrungen mit dem Himmel sein. Ich erinnere mich an einen Jungen, der wirklich schreckliche Albträume hatte. Er war 4, 5 oder 6 Jahre alt, seine Eltern waren Pastoren, doch sie wussten sich nicht zu helfen. Sie harrten darauf, dass Jesus ein Wunder tun würde, doch nichts half. Sie kauften ihm die Bücher von Reinhard. Die Mutter las dem Sohn abends daraus vor. Das Kind im Buch vertraute ja einfach Jesus. In dieser Nacht ging der Junge in den Himmel, wie das Kind im Buch, und Jesus sagte ihm, er brauche keine Angst mehr zu haben. Als ihn die Mutter am nächsten Morgen fragte, ob er wieder Albträume gehabt habe, bekam sie zur Antwort: Nein, ich war im Himmel. Der Junge wusste das, was er erlebt hat, nicht aus dem Buch, das war klar. Die Mutter war geschockt. Das Buch von Reinhard kann der Beginn übernatürlicher Erfahrungen für Kinder sein. Danke fürs Zuhören. Danke, Herr, dass wir den Menschen hier was geben dürfen. Danke, dass du die Quelle von allem bist. Wir sind nur der Kanal. Jeder Mensch muss zu dem einen gehen, von dem alles ist. Du begegnest allen Bedürfnissen. Vater, danke, dass unsere Zuhörer das empfangen können. Sie müssen deine Liebe spüren. Amen.